herzlich willkommen zum Antcast Episode 450. Neue Pferde rennen schneller. Jetzt habe ich mir jetzt so gerade so aus den Fingern gesaugt, der Titel, weil heute geht es um neue Handys. Und ja, da gibt es einiges Neues. Das wird rund gehen heute noch. Ja. Deswegen sind die News etwas weniger, aber es ist doch noch einiges vorhanden. Also ihr merkt, ja, der Mobile World Congress, der hat es in sich. Das hat für etliches Neues im Android-Bereich gesagt. Deswegen muss ich die Community-Sachen heute etwas zurückstellen. Ja, es gab sehr, sehr, sehr viel, aber vieles auch zu den neuen Smartphones. Ja, sehr interessante Sachen, deswegen gleich nochmal der Hinweis, geht mal in die Community. Das sind wirklich eine super Diskussion, die es da gab und auch viele neue Sachen, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, und das ist wunderbar. Ja. Xiaomi Mi 9 oder Mi 9. Mir egal, wie man es sehen will. Der Kameraheld mit Hindernissen. Ja. Also zunächst mal, das Xiaomi Mi 9 hat einen DxOMark-Score bekommen von 107. Ganz klar natürlich viel mehr als das Pixel 3 und auch mehr als das Galaxy Note 9. Das mischt also ganz, ganz weit vorne mit. Und das ist schon beeindruckend, muss man ganz klar sagen. Ich gucke jetzt, rufe jetzt gerade mal die DxOMark-Seite auf. Ja, 107, das ist dann Platz 4. Jeweils 109 Punkte teilen sich der Platz des Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro und des Samsung Galaxy S10 Plus. Ganz neu, zu dem komme ich auch noch später. Da sind sie schnell. Warum das Honor View 20 dann nicht drin ist, weiß ich nicht genau. Das müsste eigentlich ziemlich weit vorne sein. Also so beim Huawei Mate 20 etwa angesiedelt. Aber ist ja auch egal. Ist einfach nicht getestet worden wohl. Wie auch immer. Das ist sehr, sehr beachtlich für dieses Gerät, denn der Preis ist da natürlich sehr günstig. Zum Preis sage ich nachher auch noch was. Es ist fast nicht zu auszuhalten, ja, was da los ist. Deswegen bin ich froh, die chinesischen Firmen wie Xiaomi, Huawei, also Huawei nicht unbedingt, aber Honor zumindest, ja, gehören zwar zu Huawei, aber trotzdem, die reißen das Ganze nochmal raus. Und ja, ich weiß schon, warum Firmen Angst haben vor Huawei und Honor und anderen chinesischen Anbietern. Die bieten nämlich mehr Qualität zum günstigeren Preis. Besser und günstiger. Tja, welcher Konsument will das nicht mit klarem Verstand? Und damit ganz klar, ein Kandidat wäre er eigentlich, ja, für mich auch, ja. Und ich habe heute, das muss ich noch ansprechen. Ich wollte zwar jetzt nicht groß von der Community sagen, aber es kam doch noch was, und zwar eine Nachfrage. Ich hoffe, ich vergiss das nachher nicht. Ich schreibe mir das nochmal schnell hier hin und dann vergesse ich das nicht. So, das ist nämlich wichtig. Also es kam jetzt nochmal kurz vor knapp heute. So, nur damit ich es nicht vergesse. Haha. Ja. Ist doch schön, wenn die Shownotes gleichzeitig die der Notizzettel ist, ne? Naja. So. jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau, also beim Xiaomi Mi 9 sind wir. $445, ich denke mal, das wird dann 499 Euro kosten, mit etwas Glück. Ein super Preis, denn dafür gibt es 6 GB RAM, 120 GB Storage und einen neuen Snapdragon 855 Prozessor, ja, und eine 48 Megapixel Kamera, also so ähnlich wie in dem Honor View 20, kann man nicht so sagen. Es ist schon eine andere Art von Kamerasystem, aber die Auflösung ist identisch. So. Gut, Snapdragon ist natürlich der Qualcomm-Prozessor, der meistgenutzte Prozessor. Von daher ist es schlecht, was dagegen zu sagen. Bei mir selbst ist Qualcomm ja in Ungnade gefallen, deswegen bin ich froh, dass es Alternativen gibt. Deswegen gibt es bei mir dann ein Minus, aber es ist eigentlich kein Minus, ja. Und da seht ihr, da bin ich eben gespalten, ja. Der 855 ist der neueste Prozessor von Snapdragon. Damit darf man erwarten, dass es super Leistung ist, ja. Zusammen mit der Ausstattung, 6 GB reißt mich natürlich jetzt nicht vom Hocker, aber es gibt ja noch andere Versionen, komme ich auch gleich nochmal dazu. Adreno 640 GPU, da wird was gehen, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Leistungsmäßig ist das Teil auch sehr, sehr heiß. Ja, also ich muss schon sagen, das dürfte eins der schnellsten Geräte sein, die man zurzeit kaufen kann für Geld. Das Honor View 20 ist auch in der Region, sage ich mal, weil der Kirin 980 Prozessor ja dem alten Snapdragon schon einiges überlegen war. Von daher wird es so ein Zwischending sein zwischen dem alten Snapdragon und diesem 855. Ja, mittendrin wird es wohl irgendwo dann anzusiedeln sein. Ein 6,39 Zoll Display FHD Plus AMOLED und Gorilla Glass 6. Das ist ja sehr schön, vor allem für diesen Preis. Wie gesagt, die 48 Megapixel Kamera ist vorhanden und eine 16 Megapixel White Angel Lens und eine 12 Megapixel Telefoto Linse. Und da könnt ihr das sehen, deswegen habe ich mich auch gleich nochmal revidiert. Das hat nichts mit der Kamera vom Honor View 20 zu tun. Das ist sogar hier eine Triple Kamera, Weitwinkel, Normal und Telefoto. Und damit hat es natürlich auch hier die Nase vermutlich etwas vorne. Ja, abwarten. Front-Facing ist 20 Megapixel Kamera, was auch sehr beachtlich ist. Also auch die Selfies dürften da ziemlich glänzen. Die Ausstattung vom RAM ist ja bei mir immer sehr wichtig. Warum? Da ist eben die zentrale Stelle, wo die Schnelligkeit gehalten wird. Ja, es nützt nichts, wenn man einen schneller Prozessor hat, aber zu wenig RAM. Ja, habe ich immer wieder gesagt. Während eben die kleinste Version 6 GB RAM und 128 GB Storage mit $445, wie gesagt, vermutlich 499 Euro zu Buche schlägt. Ich habe leider die Konferenz verpasst. Ja. 8 GB Version mit 128 GB Storage gibt es für $490. Keine Ahnung, wie das in Euro ist, vielleicht 529. Und dann gibt es hier aber auch noch das Gerät mit 12 GB RAM und 256 GB Storage. In China kostet das Ding $600, 649 vielleicht Euro, das wird sich dann zeigen. Das ist schon ein Hammerteil, das muss man schon sagen. Und ja, da wird man natürlich schwach. Ich habe mich ja eigentlich auf das Honor View 20 festgelegt. Jetzt kommt dieses Teil von Xiaomi und jetzt sieht die Sache gar nicht mal mehr so klar aus. Ne? Das Einzige, was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass es eben keinen Hole Punch hat, weil ich habe mich damit schon gut abgefunden. Das sieht auch sehr, sehr schön aus und ist super praktisch. Sondern es hat so einen kleinen Teardrop-Notch, wie sich das so nennt. Und ja, ist zwar jetzt nichts Schlimmes, ansonsten ist es auch komplett Display. Und ja, das, ehrlich gesagt, am meisten stört mich, dass es statt einem Kirin-Prozessor den Snapdragon 855 hat. Das ist eigentlich das, was mich persönlich selbst stört. Eine logische Sache ist es nicht. Im Gegenteil, man kann ja erwarten, dass der 855 sogar noch ein klein wenig schneller ist als der Kirin 980. Ja? Auch wenn er eben, wie gesagt, eigentlich ja immer so ein bisschen voraus ist. Ja? Also die nächste Generation von Kirin wird wieder schneller sein als der Snapdragon. Dann kommt eben wieder die nächste Generation Snapdragon und so weiter. Aber trotzdem, ja. Es ist etwas unlogisch, das müsst ihr nicht verstehen. Das ist einfach so ein Gefühl. Was allerdings durchaus Anlass zur Sorge gibt, ist natürlich die Frage nach Updates. Ja, Updates. Das wird eine Sache sein, denn die Update-Politik von Xiaomi ist bei weitem nicht so gut wie die von Honor. Ja. Honor hat gerade auch für die Region Deutschland Updates immer gut geliefert. Das Xiaomi gibt es offiziell in Deutschland nicht, aber in einigen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, glaube ich, Italien ist dabei, Großbritannien, soweit ich weiß, aber eben nicht Deutschland. Das heißt, hier haben wir keinen direkten Händler, wenn man so will, keinen direkten Vertrieb. Und da kann es auch Schwierigkeiten geben unter Umständen, weil es eben für diese Region gar nicht gedacht ist. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, wenn hier die Firma Xiaomi gesagt hätte, offiziell natürlich auch in Deutschland, dann wäre das durchaus Sache gewesen. Aber da dem nicht so ist, bin ich eben da ein bisschen skeptisch und tendiere immer noch zum Honor View 20. Dazu aber auch noch bei der Community dann später mehr. Bei der einzigen Community-Sache, die ich heute behandle. Ja, aber weiter geht's. Es ist noch nicht alles. Sony hat was gezeigt. Ja. Sony hat die neue Xperia-Reihe gezeigt. Xperia 1 heißt es jetzt. 1. Ja, sie fangen wieder von vorne an. Vielleicht gar nicht schlecht, ja. Und das Teil hat ein 21:9 Format, 4K OLED-Display und auch hier Triple-Kamera hinten, Single-Kamera vorne. Hört sich ja gut an, aber sie haben es etwas verbammelt, sie haben es verbockt. Ja. Ich sag mal so, das ist ja, also für mich ist das Sonys letzte Chance. Ja. Wir haben massive Probleme mit der Mobilsparte. Das ist ein offenes Geheimnis. Und jetzt bringen die dieses Gerät raus mit einem super Display. Ja. Also das Display ist wirklich grandios, meiner Meinung nach. Ein schönes Format. Passend für Video, für Kinofilme und so weiter. Wahnsinn. Und Snapdragon 855, ebenfalls mit der Adreno 640 GPU, also so wie das Xiaomi von dem Prozessor. So, und jetzt könnt ihr sehen, wie die alteingesessenen Firmen von Xiaomi und Co. den Hintern versohlt bekommen. Denn das Teil kommt mit 6 GB RAM als einzige Version und wahlweise mit 64 GB beziehungsweise 128 GB. Dass es überhaupt noch eine 64 GB Version gibt im Angebot, ist ein Skandal, meiner Meinung nach. Das geht überhaupt nicht. Jedenfalls nicht bei so einem High-End-Gerät und nicht 2019. Ja, 2019. Und 6 GB, kein 8 GB Modell. Auch das geht einfach nicht. Dann sind die Kameras hinten, ja, das ist eine Triple-Kamera-Funktion, 12 Megapixel. Da lockt man aber heute auch niemand mehr hinterm Ofen hervor. 8 Megapixel Front-Facing-Kamera ist auch also ein Minimum. Ja. Und jetzt haltet euch fest, das Teil kostet $1,100. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das war's, Sony. Also wenn darauf, auf diesem Gerät die Hoffnungen ruhen, dann war's das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 1.100 € für den Kram ausgibt. Auch wenn das Display gut ist, das sind ja die Samsung besser. Ja, das geht einfach nicht. Also, nee. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Naja. Ich weiß nicht, was ich da Sony gedacht hat. Also ich bin schockiert, ehrlich gesagt. Der Preis passt nicht zur Ausstattung. Das ist ein Mid-Range-Gerät mit einem High-End-Prozessor. Aber wie gesagt, der Prozessor alleine, super. Das reizt nicht raus. Das LG G8, das ist auch so ein Kandidat, wo ich sage, ja Mensch, das ist eigentlich ein gutes Teil. Aber, ne? Auch hier kommt ein Snapdragon 855 zum Einsatz, hat nur ein 6,1 Zoll Display. Der Notch oben ist schon ziemlich groß, muss ich sagen, für die momentane Generation an Handys. Die sind ja dann doch eher kleiner geworden wieder. Ja. Und ja, immerhin Gorilla Glass 6, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Auflösung ist auch okay. Storage 128 GB, das ist in Ordnung. Vor allem, wenn man das sieht, dass es erweiterbar ist bis 2 TB. Also von daher sehr gut, aber dann eben auch die Begrenzung 6 GB Arbeitsspeicher. Keine Version mit 8 GB. Und damit sind wir wiederum, stellt euch das mal vor, da müssten die das Teil für 499 € anbieten, um mit dem Xiaomi Mi 9 mitzuhalten. Ja? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so viel kosten wird, sondern dass es deutlich teurer sein wird. Ich habe allerdings jetzt noch keine Preise, nur davon gehe ich einfach aus. Das ist das, was man bisher auch von LG eben gewohnt war. Und da seht ihr, also die Firmen haben ein Problem. Bei LG, muss ich sagen, die können sich's erlauben, noch können sie sich's erlauben, ja. Denn das ist halt, ja, ein, sagen wir mal, ein solides Gerät. LG ist ein Name im Elektronikbereich, ja. Die haben ein Ökosystem, wo auch noch andere Geräte vorhanden sind, ja, LG-Fernseher, Waschmaschinen etc. und Smart-Home-Gerät, alles Smart-Home-tauglich, ja, die Waschmaschinen auch. Und da können die eben das LG-Phone relativ gut verkaufen. Da macht es eben auch nichts aus, dass es nur ein 6,1 Zoll-Display hat oder eben nur 6 GB RAM. Die Kundschaft, die da angesprochen wird, ist wohl da nicht drauf zu versessen, ja. Aber dann, es wird auch dann entsprechend, die Stückzahlen werden entsprechend aussehen, ja, und ich weiß nicht, ob LG das auf Dauer sich dann erlauben kann. Wie gesagt, im Momentan haben die noch jetzt nicht so viel Druck in der Mobilsparte wie Sony, aber auch da gibt es schon Stimmen innerhalb der Firma, die sagen, okay, also jetzt müssen wir langsam mal was machen, ja, und wir wissen ja, ich habe ja schon gesagt, die G5-Umstellung steht ja vor der Tür. Das wird Unmengen an Geld verschlingen und dann werden auch die Fragen lauter, ob denn nicht irgendwann die Mobilsparte auch Geld verdienen sollte. Bisher ist das ja bei LG mehr oder minder so ein Prestige-Sache. Ja, wir haben auch Smartphones, ne, um eben ein komplettes Paket ihren Kunden, ihren treuen LG-Kunden anbieten zu können. Und deswegen machen die halt auch, muss ich ganz klar sagen, solche Fehler. Hm. Und sie müssen hier mit diesem Gerät ganz klar mit den LG konkurrieren, mit den Xiaomi konkurrieren. Der interessanteste Mitbewerber, der das kann, ist wohl Nokia. Das Nokia 9 PureView hat 5 Kameras, aber leider auch Android One. Und das zeigt ganz klar, wo das Gerät eigentlich steht, im Low-End-Bereich. Trotzdem ist Gerät so ausgestattet, dass man es durchaus für ein gutes Midrange-Gerät halten kann. Ja. Der Preis ist schon besser als die anderen Kandidaten. Ja. Von so einem möchte ich gar nicht mehr sprechen, also von LG. Ja. Aber wenn man es jetzt auch hier mit dem Xiaomi vergleicht, keine Chance. Deswegen, der einzige Vorteil, und dazu komme ich jetzt gleich, der einzige Vorteil, was eben hier das Nokia 9 hat, ist ja eigentlich die Kamera. Aber diese hohe Punktzahl bei DxOMark für das Xiaomi Mi 9 ist so immens gut. Kann man nicht vorstellen, dass da das Nokia da rankommt. Auch wenn es eine 5-Kamera, ja, ihr habt richtig gehört, 5-Kamera-Setup hat hinten. Hinten auf der Rückseite 5 Kameras, ja. Plus nochmal die Front-Facing-Kamera. Also insgesamt sind 6 Kameras in dem Gerät eingebaut. Das ist schon der Hammer. 2 12-Megapixel-Kameras hinten, RGB. 3 12-Megapixel-Monochrom-Kameras. Und die Front-Facing-Kamera ist eine 20-Megapixel-Kamera. Jetzt könnt ihr aber auch hier sehen, dass die Auflösung dennoch 12 Megapixel nicht übersteigt. Ich weiß noch nicht genau, was die mit diesen 3 12 Monochrom-Kameras rausholen können. Das hängt sehr stark von der Software ab. Natürlich wird da eine ganze Menge möglich, vor allem was die Kontraststärke betrifft, ja, Aufnahmen bei schwachem Licht. Das alles könnte sehr, sehr, sehr gut sein, aber die Software, da muss dann erst noch geschaut werden, was da geht. Hier kommt ein Snapdragon 845 Prozessor zum Einsatz, also die alte Generation sozusagen. Und da sieht man eben auch, dass es nicht mehr im High-End-Bereich angesiedelt ist. Gorilla Glass 5, auch das eine Generation hinten dran, 5,99 Zoll, also 6 Zoll Display, ja, mit 18:9 Format. Und hier haben wir zwar 128 GB Speicher, nicht erweiterbar, aber ebenfalls nur 6 GB Hauptspeicher, was sicherlich für ein Midrange-Gerät noch okay ist. Man muss schon sagen, es ist im Midrange-Bereich angesiedelt. Das wäre ein super geniales Gerät für den Midrange-Bereich, muss ich sagen. Aber eben nicht für 699, weil dafür kriegt man ein High-End-Smartphone von Xiaomi oder Honor. Ja. Übrigens habe ich jetzt die Mate 20 Pro bereits schon gesehen für 599 im Angebot. Ja. Also auch die sind ja noch hier mit drin. Und die haben auch den Kirin 980, der wesentlich schneller ist als der 845er Prozessor und ebenfalls ein Triple-Kamera-Setup hat. Also, ich muss schon sagen, das ist hier nicht mehr schön, was momentan gerade abgeht. Und ich glaube, die Firmen spüren die Konkurrenz aus China jetzt ziemlich heftig. Und da wird natürlich auch nach Wegen gesucht, was Neues zu machen, um sich abzugrenzen. Ja, also Smartphones zu machen, die mit denen aus China da gar nichts mehr zu tun haben. Ich meine, die Chinesen arbeiten auch dran, an Smartphones zu machen, die es sonst nirgends gibt. Ja, vielleicht kann man die sogar kaufen. Also ich meine, man hat das Geld dazu, die zu kaufen. Bei Samsung, die haben das Samsung Fold. Ich habe es in der Community gesehen. Die Leute finden es gut. Und es ist auch schön. Ja, es ist auch schön. Aber ich sag mal noch nichts. Ja, warte noch einen Moment. Also es ist ein faltbares Handy tatsächlich. Da hat man außen ein kleines Display. Ja. Und das ist nämlich ein bisschen komisch, finde ich. Also man hat außen ein kleines Display. Dann klappt man auf und hat dann ein größeres Display. Also merkt ihr was? Man hat nicht direkt jetzt was davon, sage ich mal. Man hat eigentlich nur ein klappbares Display plus ein normales kleines Display nochmal. Warum? Ist mir unbegreiflich. Ja? Aber okay, da komme ich auch gleich nochmal zu beim nächsten Kandidaten dazu. Aber okay, es sieht gut aus. Ja, es scheint wirklich interessant zu sein. Das kleine Display ist 4,6 Zoll, kann man gut in der Hand halten. Ist zwar ein bisschen dick, aber das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Finde ich sogar gut. Ja. Und wenn man es aufklappt, hat man ein 7,3 Zoll Display und damit hat man auch ein 7,3 Zoll Tablet. Ja. Mit einer schönen Funktion, nämlich man kann den Bildschirm teilen. Die hatten da jetzt, ich weiß nicht, ob das die einzige Möglichkeit ist, was geht, auf der einen Seite, auf der linken Seite etwas größeres Display und dann zwei kleine Display, also zwei kleine Windows auf der rechten Seite. Das heißt, man kann drei Apps gleichzeitig nutzen, was ziemlich gut ist. Messaging-App beispielsweise, ja, mal eine Suche oder ähnliches und auf der linken Seite dann eben was anderes noch, zum Beispiel YouTube haben die da jetzt gezeigt und so weiter. Das alles geht, das alles ist vernünftig, somit hat man zumindest mal eine mögliche Anwendung. Und ja, 12 GB RAM, ja, ist auch gut für so ein High-End-Gerät. 512 GB Speicher, auf jeden Fall auch vernünftig, ja, weil bei so einem Display kann man dann auch entsprechend mehr Sachen machen. Ja, also ich denke, da sich einen Film anzugucken, ist bestimmt sehr, sehr interessant. Gut, das alles wunderbar schön, soll in zwei Versionen geben, LTE und 5G. Ja, und dann kommen wir zum Preis. Und dann sehen wir, dass das Teil ein theoretisches Phone ist, also so ein, ja, wir haben's, ne? Es ist so wie die Elektroautos bei verschiedenen Anbietern, ja. Also bei den Anbietern, die nicht wirklich auf Elektroautos setzen, die wo wirklich auf Elektroautos setzen, bei denen kann man sie sogar kaufen, ohne dass man mit dem Verkäufer rumdiskutieren muss. Ja, das möchte man ja. Nee, ja, das ist nicht so einfach und wollen sie sich das nicht nochmal überlegen? Ne? Die haben dann halt so in der Flotte so ein Gerät, so ein Elektroauto drin, ja, dann können sie das schön einrechnen, ja, und haben dann den Flotten-CO2-Verbrauch gesenkt, ja, verkaufen wollen die das eigentlich nicht. Und ja, das ist die traurige Realität. Aber so kommt mir das hier mit diesem Samsung-Gerät vor. Also für 1980 Euro wird das Gerät wohl seltenst gekauft werden. Es ist ein Alibi-Gerät. Hier, guckt mal, wir haben jetzt ein faltbares Gerät. Sie wollten wohl als erstes mit sowas rauskommen. Haben es nicht ganz geschafft, denn zeitgleich gibt es auch von einer anderen Firma so ein faltbares Handy. Und zwar von Huawei. Das Huawei, also das Galaxy heißt Galaxy Fold und das Huawei heißt Huawei Mate X. Ja. Auch das wird vielleicht irgendwann mal nützlich sein. Im Moment ist das, halte ich das mehr für ein Konzeptgerät. Ja. Man hat es zwar gemacht, auch hier, dass man es kaufen kann, irgendwann mal, genau wie das Samsung Fold, das kann man auch irgendwann mal kaufen. Bis jetzt durfte man es noch nicht mal angreifen. und hier dieses Huawei Mate X ist da ähnlich. Aber ja, es soll verkauft werden und damit haben die das eben auch jetzt veröffentlicht sozusagen. Das Teil ist ein bisschen anders. Das geht genau andersrum. Das wird genau anders darum gefaltet. Ja? Da hat man also wirklich ein Display. Und das faltet man und dann hat man das Display einfach kleiner. Ja. Aber das wird nicht zusammengeklappt und auf der Rückseite ist noch ein anderes Display, sondern das ist ein Display, das man eben faltet. Ja. Von daher ist es erstmal logischer. Es wird, wenn man es gefaltet hat, zu einem 6,6 Zoll Display, ja, mit 19,5:9. Und jetzt wird es interessant, dadurch, dass man es geklappt hat, hat man hinten dann ein 6,38 Zoll Display quasi hinten, auf dem natürlich dann wieder alle möglichen lustigen Sachen zu machen sind. Ja, zum Beispiel eben diese interaktiven Wallpapers zum Beispiel. Ja, oder eben, dass man das designmäßig so anpassen kann, wie man will. Hoffentlich gibt es auch einen Stromsparmodus dafür. Wenn man das dann ausklappt, ja, dann hat man die volle Größe zur Verfügung und kann dann ein 8 Zoll OLED-Panel genießen. Ja. Ich bin sehr gespannt drauf, ja, wie das in der Realität dann funktioniert auch. Wie schnell die Geräte kaputt sind. Aber auch das hier ist eben mehr ein theoretisches Ding. Ja, auch das hier ist ganz klar kein Massengerät. Hier wird ein schöner Kirin 89 Prozessor verbaut und ein Ballon 5000 5G Modem. Ja, das ist die Konkurrenz, die die USA versucht zu verhindern, ja, indem sie eben andere Länder erpresst. Ich komme da gleich nochmal dazu, damit eben nur die Qualcomm-Technik verwendet wird und keine Huawei-Technik. Das ist der direkte Konkurrent. Mit bis zu 4,6 Gigabit pro Sekunde wäre da möglich und zwei Batterien müssen da schon rein mit insgesamt 4500 mAh. Power. Und der Preis, so schön das Teil ist, liegt bei verrückten 2.299 €. Und damit frage ich mich eben auch wieder, wer kauft sich das Teil? Also im Prinzip sind solche Geräte also für Early Adopters, also für Technik-Narren, für Technik-Freaks, so wie ich bin, ja. Aber für dieses Geld ist es bei mir, kommt es nicht in Frage. Nicht in Frage. Ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit, selbst wenn ich hier die Millionen rumliegen hätte und wüsste nicht, was ich damit machen sollte, prinzipiell würde ich mir das nicht kaufen. Ja? Ich kaufe kein Phone für 2.299 €. Ich kaufe mir auch keins für 1.980 €. Ja? Also ganz einfach, also außer die Inflation ist so hoch, ja, dass das, was weiß ich, ein Brot 1.000 € kostet. Dann können wir drüber reden, ja, aber ansonsten nicht. Aber ich muss ganz klar sagen, die Kundschaft wird hier verfehlt und das zeigt, dass hier kein Interesse daran besteht, dass das Gerät überhaupt wirklich regulär verkauft wird. Es wird auch, es ist ja auch nicht sofort verfügbar, es soll Mitte 2019 kommen, ja, vielleicht wird dann der Preis nochmal angepasst, ich weiß es nicht, ja, aber es wird kein praktisches Gerät sein. Verrückt. Ja, einfach verrückt. Es ist ein Alibi-Gerät. Hier, guckt, wir haben auch ein klappbares Handy, ein foldbares Handy, ja, mit faltbarem Display, ja, pff. Und das war's. Ja. Mir doch egal, ob das verkauft wird. Aber erstaunlich und erschreckend ist, dass es von einer Firma wie Huawei kommt. Das ist eine chinesische Firma, ja, und auf der einen Seite wird man gelobt, ja, wird China gelobt, mit den Geräten wie Xiaomi und Honor, super Leistung zu einem wahnsinnig guten Preis, ja, Und dann kommt Your Way und zeigt, dass es auch anders geht. Nämlich normale Leistung mit einem außergewöhnlichen Display. Aber so gut ist die Leistung insgesamt von dem Gerät nicht. Also es haut mich jetzt nicht von super von den Socken. Ja. Es geht halt hier ums Display. Aber 2299, niemals. Ne? Und das ist von einer Firma wie Huawei dann schon erschreckend. Der Preiswahn geht also voll weiter. Und lässt auch Kunden zurück. Lässt Kunden auch zurück, vor allem nämlich die eigentlich die Zielgruppe sein sollten für dieses Gerät, nämlich die Technik-Freaks. Ich kann mir hier gar keine Zielgruppe vorstellen momentan für dieses Gerät mit diesem Preis. Naja, vorher stellt sich die Frage, ähnliches vorher ist sowieso noch nicht verfügbar, also von daher. Samsung Galaxy hat auch noch was gezeigt, Samsung, ja, das Galaxy S10 und S10 Plus und so weiter und so weiter. Da ging es auch um, ich sag mal, das S10 zuerst, ja. Vielleicht mal eins von weg, es sind Gerüchte aufgetaucht im Internet, dass es ein Samsung Galaxy S10, S10 Plus gäbe mit 6 GB RAM. Das stimmt nicht. Lasst euch nicht verkohlen durch Fotos oder ähnliches. Es gibt kein Galaxy S10 mit 6 GB RAM. Die haben alle mindestens 8 GB RAM. Es gibt, glaube ich, ein S10e. Da gibt es eine Version davon mit 6 GB. Aber alle anderen S10, S10 Plus haben alle 8 GB Minimum. Minimum. Und damit sind wir bei der schönen Seite. Samsung hat es wohl kapiert, bei einem Snapdragon 855 beziehungsweise, und das freut mich natürlich sehr wieder, vermutlich in Europa mit dem Exynos 9820 Octa-Core-Prozessor, das können wir erwarten, dass der wieder etwas schneller ist als der Snapdragon 855, ja, und damit natürlich auch kein Qualcomm-Prozessor, yay! Mit 8 GB RAM eben ausgeliefert wird. Es gibt eine Version mit 128 GB Speicher und einen 512 GB Speicher. Und beide Versionen haben auch noch eine Micro-SD-Karte. Ja. Möglichkeit. Und das erweitert natürlich die Speichermöglichkeiten sehr. Wunderbar, muss man sagen, und zeigt, dass Samsung langsam die Zeichen der Zeit erkannt hat, ja, und ein bisschen mehr Power sich wagt, auch da reinzubringen. Vor allem, wenn man den Storage eben jetzt hier mal sieht, ja, gut, 8 GB RAM ist relativ normal für ein Gerät heutzutage und natürlich ein Muss im High-End-Bereich, aber das hat ja auch Samsung jetzt hier damit erfüllt. Ein 6,1 Zoll Display, gut, da kann man ein bisschen noch drüber diskutieren, aber die haben das schon richtig gemacht, denn es gibt ja noch das S10 Plus. Ja, aber jetzt bleiben wir erst nochmal hier. 3400 mAh Akku, das S10. Triple-Kamera hinten, auch hier wird eben jetzt auch auf die Kameras Wert gelegt. Dann sieht man auch, dass es klar war, ne, das Pixel 3 ist vollends abgehängt. Ja. Da hilft auch keine Software mehr. Man braucht vernünftige Kameras. Und das heißt heutzutage Dualkamera Minimum. Ja, und immer mehr Firmen haben verschiedene Kamerasysteme, was durchaus einen Sinn macht. Und wenn die Software einigermaßen gut funktioniert, das weiß ich halt noch nicht, dann wird das auch sehr gute Ergebnisse liefern. Das zeigt eben auch DxOMark mit 107 Punkten, gleich auf mit dem Xiaomi Mi 9, und das ist doch nicht schlecht. Android 9 natürlich drauf, ja. Also durchaus ein solides Gerät und sehr erfreulich in Europa mit dem Exynos-Prozessor. Das S10 Plus, ebenfalls mit demselben Exynos-Prozessor, in den USA mit Snapdragon 855-Prozessor. Hier gibt es eine Version mit 8 GB und eine mit 12 GB RAM. Bei der Storage-Größe gibt es die Auswahl zwischen 128 GB, 512 GB und 1 TB. endlich hat's eine Firma kapiert. Ja? Warum weniger Speicher auf einem Smartphone, wenn man heutzutage, und das habe ich ja auch schon des Öfteren beleuchtet, genauso viel beziehungsweise noch mehr macht, als man mit seinem Computer macht, als mit seinem Desktop-Computer. Ja? Ich sage nur Videobearbeitung. So viel Videobearbeitung, da wird mein Notebook ja umgehen, ja, wenn ich das machen würde. Ja? Aber das muss alles ganz schnell im Vorbeilaufen funktionieren, ja. Direkt unterwegs, möglich in Echtzeit und überhaupt, dann braucht man Power, Power, Power. Ja, so sieht es aus. Und Speicher, vor allem bei 4K. Deswegen 1 TB super. Und hier hat man sogar noch die Möglichkeit, eine Micro-SD-Karte auch mit zu benutzen. Das heißt, hier könnte man, ich denke mal, dass 512 GB da die Grenze für die SD-Karte sind. Da könnte man quasi 1,5 TB Speicher mit sich rumtragen. Dürfte im Moment für alle Sachen ausreichen und auch für die Leute, die sagen, Cloud niemals, ja, die können sich die Filme und Musik und alles auf den Speicher packen und dann froh sein. 6,4 Zoll Display hier bei diesem Gerät mit 19:9 Aspect Ratio. Das ist auch gut. 6,4 Zoll Display ist wunderbar, meiner Meinung nach. Auch hier eine Triple-Kamera. Übrigens, die Triple-Kameras bei beiden Geräten identisch. Und das ist eine 12-Megapixel Teleobjektivkamera, 12-Megapixel Weitwinkel und eine 16-Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera. Und die Front-Facing-Kamera ist übrigens auch was Besonderes bei dem S10 Plus. Die unterscheidet sich nämlich vom S10. Die hat nämlich noch einen 8-Megapixel RGB Tiefensensor zusätzlich zum 10-Megapixel zur 10-Megapixel Kamera Front-Facing. Übrigens nutzen die Galaxy 10 Geräte allesamt die Punch-Hole Displays. Ja, das bedeutet, da ist kein Notch, sondern da ist so dieser kleine Kameraausschnitt im Display oben, ja, und ganz interessant, leider, das ist meiner Meinung nach ein kleiner Nachteil, dass eben hier dieser Tiefensensor mit rein muss. Beim S10 Plus ist diese Aussparung im Display doch schon etwas zu groß geworden, ja, meiner Meinung nach, aber okay, ich glaube, man kann es auch verschmerzen. Ja, und das S10e, das ist sozusagen die Sparversion, auch klein für die Leute, die gern kleine Geräte einstecken wollen. 5,8 Zoll Display, ja, ist heutzutage schon ziemlich klein. Gleicher Prozessor, aber da gibt es eine Version mit 6 GB und mit 8 GB RAM. Dennoch, auch bei der kleinsten Version gibt es Auswahl 128 GB und 256 GB und ebenfalls MicroSD-Karte. Also Samsung hat gelernt und es ist schon lange her, aber Samsung bekommt bei mir für diese Geräte erstmal einen Daumen hoch. Ja? Und das soll was heißen, ich bin ja Samsung-Skeptiker, aber hier haben sie einfach alles richtig gemacht erstmal. Ja? Bis natürlich auf den Preis. Ja, ganz klar. Wobei, wenn man das jetzt mit dem Sony beispielsweise vergleicht, und das ist genau Sonys Problem, ist Samsung viel besser. Ja, viel besser. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt noch keine genauen Preislisten, nicht, dass ich jetzt die Preise durcheinander haue, weil es sind ja doch drei verschiedene Geräte. Ja. Ich glaube, dass das S10 fängt an bei $900, das S10 Plus bei $1,000 und das S10e bei $750. Beides ist okay, oder alle drei sind damit ganz okay. Wenn man jetzt bedenkt, um mal beim Kleinen zu bleiben, $900, ja, 8 GB, 128 GB Speicher, 6,1 Zoll Display, da sind wir beim Sony eben bei $1,100 und nur 6 GB RAM, ja. Und eben auch die, ich glaube, diese Version 1100 kommt auch, glaube ich, mit 64 GB, wenn ich das richtig weiß, ja, unfassbar. Und selbst wenn man jetzt hier auf das S10 Plus geht, ist es immer noch günstiger mit 8 GB Hauptspeicher, 128 GB und eben 6,4 Zoll Display, mal abgesehen von einem noch schnelleren Prozessor, eben $1000 statt 1100 Euro, Dollar plus eben noch die Option, dass man eben noch größere Versionen kriegt, natürlich dann auch teurer, das ist ja klar, aber hier hat man eben dann auch die Wahl. Ich bin positiv überrascht von Samsung. Wahnsinn. Leute, schreibt euch das in den Kalender. Ja. Ich habe heute gesagt, dieses Samsung-Geräte, das S10, S10 Plus und S10e, sind gut. Die sind super. Wahnsinn. Ja. Nicht schlecht. Also das heißt, da ist der Preis noch, naja, nicht, zumindest mal nicht so ganz verrückt. Ja. Sony dreht durch, ja, definitiv, aber natürlich, wie gesagt, die Konkurrenz bleibt. Also für mich selbst ist das S10 natürlich auch nicht in dem Bereich, wo ich sage, okay, das will ich haben, weil ich kriege doch schon extrem gute Leistung, die ich haben möchte, für wesentlich weniger, das Honor View 10, wie gesagt, oder das Xiaomi Mi 9 ist da natürlich deutlich im Vorteil, aber ich will da nichts sagen, das S10 ist der neue Goldesel von Samsung auf hohem Niveau und diesmal sogar fair. Und von den technischen Daten endlich auch gut. Ja, bei einigen Modellen sogar sehr gut. Und das war ja etwas, was bei den Vorgängermodellen momentan ganz und gar nicht der Fall war, meiner Meinung nach. Da war ich überhaupt nicht zufrieden, was sich das Samsung wagt, dass die noch mit 64 GB Speicher kommen. Sowas macht nur noch Sony und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, und ganz so am Rande möchte ich eins noch erwähnen, noch ein Gerät, ja, das vorgestellt wurde. Das Smartphone Arcos Diamond. Ja, genau. Arcos muss auch mal wieder erwähnt werden. Die haben nämlich was Interessantes. Um es gleich vorneweg zu sagen, die können nicht in der Liga mitspielen, in der Xiaomi, Honor und Samsung und Huawei und so weiter spielt, ganz klar. Die sind ganz woanders. Mittelklasse, naja, okay, sagen wir mal ganz, ganz untere Mittelklasse. Ja. Aber dennoch, sie haben ein paar interessante Konzepte und man darf auch hier auch den Preis nicht vergessen. Und zwar, die setzen auf ein Gerät mit Front-Facing-Kamera, aber ohne Notch. Und trotzdem komplett alles als Display. Wie geht das? Ganz klar, eine ausfahrbare Kamera, so wie das schon mal von Oppo gezeigt wurde. Ja. Ich bin immer skeptisch bei diesen Sachen. Ja, weil da ist wirklich die Frage, wie lange halten die Teile? Ja. Aber okay, was soll's. Ich sehe gerade hier in den technischen Daten wird genannt eine Hauptkamera mit 16 Megapixel. Ein bisschen verschachtelt, ja. Genau, Dualkamera ist es nämlich, 16 Megapixel und 5 Megapixel Kameramodul. Auch hier also eine Dualkamera verfügbar, NFC auch, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, Fingerabdrucksensor, die Ausstattung ist natürlich ganz klar 4 GB RAM, deswegen untere Mittelklasse, ja. Aber auch hier, selbst da, ja, 128 GB Hauptspeicher, gut. Und eine MicroSD-Karte ist möglich bis 1 TB, sodass man hier auch zumindest mal einen Datenspeicher von 1 TB hat. App-Speicher ist es da natürlich immer noch nicht, aber da ist die 128 GB, denke ich, dann erstmal ausreichend, sofern vom Memory-Management nicht irgendein großer Fauxpas gemacht wurde. Das gab es ja früher bei den Android-Geräten permanent, gerade bei Arcos. Aber ich hoffe, das haben die nicht mehr. Ein 6,4 Zoll AMOLED Full HD Plus Bildschirm, auch das sehr schön. Dual-SIM, Nano-SIM, ja. Wow, da muss man auch erstmal sagen, das ist gut, ja. Typ C, USB-Anschluss für diese Preisklasse auch gut. zum Einsatz kommt, hier sieht man es, MediaTek lebt, der neue MediaTek Helio P70, ja, ist da drin eingebaut. Auch hier sage ich, super, dass es noch Alternativen gibt. Der MediaTek ist gar nicht so schlecht, ja, das muss man schon sagen. Der kann also auch einiges an Power bringen. Und der ist aufgebaut 4x ARM Cortex A53 und 4x ARM Cortex A73. Und es gibt also einen 8-Kern-Prozessor mit bis zu 2,1 GHz. Das ist schon einiges an Power. Für die GPU kommt eine ARM Mali G72 MP3 mit 900 MHz zum Einsatz. Auch das ist, glaube ich, ganz okay für diese Geräteklasse. Und der Preis? 369 Euro. Da kann man nichts sagen. Also wäre ein sehr günstiges Gerät im unteren Mittelklassebereich möchte, mit ausreichend Speicher, Hauptspeicher, ja, und ausreichend für diese Klasse Arbeitsspeicher mit 4 GB, ja. Man darf natürlich hier, wie gesagt, keine Wunder erwarten, und da setze ich natürlich auch nicht voraus, dass da 8 GB drin sein sollten. Dafür ist diese Klasse eigentlich nicht gedacht, aber immerhin, das ist nicht schlecht. Eins der imposanten Geräte von Arcos, das Arcos Diamond. Vor allem die Idee mit dieser Pop-Up-Kamera könnte einigen doch zusagen, denn es gibt doch einige Notch-Hasser. Ja. Gut, also damit sind wir erstmal da. Und jetzt haben wir schon 50 Minuten. Ihr seht, ich weiß gar nicht, wie ich die Sache jetzt noch unterkriegen soll. Ja, ich muss jetzt da mal schnell weitermachen. Eins noch, ich ziehe jetzt einfach mal die Community vor, damit ich das jetzt hier im Stress nicht vergesse. Wo haben wir es denn? Und zwar gab es da eine Anfrage, was für ein Smartphone denn ich da nehmen würde. Oder was ich empfehlen kann. Also ich empfehle ja, oder ich werde für mich selbst auch, ich bin ja gerade dabei, hier so ein Gerät zu suchen, und da bin ich auf jeden Fall momentan noch festgelegt auf das Honor View 20. Ja, das Honor View 20 ist zwar ein bisschen mehr als 500 Euro, ja, also das gibt es ab 549, wenn ich es richtig weiß, und dafür hat man aber auch schon etliches an Power, alles was man braucht, 48 Megapixel Sensor, der super gut überall abgeschnitten hat, egal wo man liest, ja, ist der absolute Wahnsinn, und das ist eine schöne Geschichte. Ich kenne auch das Vorgängermodell, das Honor View 10, das ist einwandfrei, und Power durch Kirin 980 Prozessor und genügend Speicher, alles wunderbar. Ja. Jetzt als Alternative natürlich das OnePlus 6T. Das hat einen Snapdragon 845, ist zwar letzte Generation, ist aber durchaus noch durch die Bauweise relativ gut. Übrigens, das Honor View 20 hat eine Flüssigkeitskühlung für Gaming, also sehr, sehr interessant. Oder eben allgemein, dass das Gerät eben nicht zu heiß wird. Ich kann mir da auch vorstellen, im Auto aufladen und so wird auch sehr spannend, ja. Und der Michel, genau, ja, und auch der Fahrenheit hat sich da dann angeschlossen an die Frage, ja, also das OnePlus 6T auf jeden Fall auch noch eine fantastische Sache, und natürlich jetzt auch noch mit Vorbehalt, weil da muss ich erst noch genauer recherchieren. Das ging heute, jetzt in den letzten Tagen natürlich rund wie verrückt, ne, das Xiaomi Mi 9, das hat auf jeden Fall eine exzellente Kamera, wenn man DxOMark glauben kann, und auch die technischen Daten sind da durchaus sehr, sehr interessant. Snapdragon 855 Prozessor, also die neuere Generation, und da darf man also etliches erwarten. Bei Honor View 20 bin ich sehr zuversichtlich, was Updates anbetrifft. Beim Xiaomi weniger. Außerdem muss man das Xiaomi im europäischen Ausland bestellen. Ist zwar kein Problem, ja, it's One Europe, ja, aber dennoch kein offizieller Vertrieb hier in Deutschland. wen das nicht stört, der kann das durchaus mal angehen. Ich denke, die drei, also Xiaomi Mi 9, das OnePlus 6T und das Honor View 20 liegen alle so in etwa in dem Preisrahmen drin. Das Xiaomi Mi 9 sogar etwas günstiger noch. Und da muss ich sagen, ist das eine absolut tolle Geschichte. Und das sind auch die drei, die ich momentan empfehlen würde. Man kann auch mal gucken, wie gesagt, das Mate 20 Pro ist momentan tatsächlich bei einigen im Angebot. Ja, man glaubt es kaum. Ich habe es tatsächlich gesehen für 599. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Es muss eine Sonderwerbung gewesen sein. Aber wenn ihr natürlich sowas noch bekommt, ist auch nicht schlecht. Wobei, ganz ehrlich gesagt, das Teil hat 6 GB RAM, da würde ich sogar noch das Honor View 20 oder das Xiaomi Mi 9 vorziehen. Ja. So sieht's aus. So, jetzt schnell nochmal zu den News. Ja. Das Problem Blitzwarner in Google Maps hat die Massenmedien erreicht. Auf NTV wurde es jetzt auch nochmal thematisiert und da wurde auch nochmal klargestellt. Ich glaube, ich hatte damals was geredet von Freiheitsstrafen. Das war tatsächlich mal so. Das hat sich offenbar etwas gemildert. Dennoch, wer mit Blitzwarner-Apps und Funktionen, die eben auf Blitzer hinweisen, ja, wird im Zuge der Navigation mit 75 Euro Bußgeld bemessen, ja, und wer direkt bei einer Suche erwischt wird nach einem Blitzerstandort, wird 100 Euro fällig. Wiederholungstäter bekommen sogar ein Fahrverbot auferlegt. Die Sache ist halt die, und das finde ich, ist das, was am meisten ins Gewicht fällt. Die Polizei darf, wenn Verdacht besteht, dass ihr so eine App auf dem Handy nutzt, euer Handy filzen. Und wenn also Google in Deutschland tatsächlich Google Maps mit dieser Funktion ausstattet, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr eben das drauf habt, ja, weil eben ja fast alle, zumindest Android-Handys, ja, sind mit Google Maps ausgeliefert. Das heißt, die Polizei muss davon ausgehen, dass ihr diese App drauf habt, und dann dürfen sie das Handy eben zumindest inspizieren, ob ihr tatsächlich diese App gerade aktiv genutzt habt. Mhm. So ist das. Also ist es nicht ganz so einfach, und ich hoffe, dass Google diese Funktion in Deutschland nicht einführt, weil sobald die möglich ist, hat die Polizei quasi das Recht bekommen, in euer Smartphone reinzugucken, weil sie einfach davon ausgehen kann, dass ihr diese Blitzer-App drin habt. Also diese Google Maps drin habt und damit eben auch die verbotene Funktion. Also das ist wirklich eine schwierige Geschichte, da werden wir sicher noch was davon hören, aber gut, dass es jetzt auch mal in den Massenmedien aufgegriffen wurde. Ja, die USA erpresst die Welt. Auch das ist zwar nichts Neues, aber es wurde jetzt nochmal verschärft. Der US-Außenminister hat ganz klar gesagt, kein Austausch von Geheimdienstinformationen bei Verwendung von Huawei-Technik. Länder, die Huawei-Technik verwenden, werden ausgeschlossen von geheimen Informationen, beispielsweise CIA zur Bekämpfung von Verbrechen oder ähnliches. Ja. Das ist pure Erpressung. Ja. Und damit soll eben meiner Meinung nach die Vorherrschaft von Qualcomm gesichert werden und der Einsatz von der überlegenen 5G-Technik von Huawei eben verhindert werden auf der ganzen Welt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer sich alles erpressen lässt. Es sieht wirklich übel aus momentan. Und ich weiß nicht, ob sich das Deutschland leisten kann. Ich würde mir es wünschen, dass die dann sagen, okay, dann geben wir aber auch keine Informationen mehr an die USA weiter und fertig. Ja. Dann wird es auch interessant werden, ja, weil USA hat ja auch sicherheitskritische Einrichtungen, wie zum Beispiel in Rammstein in Deutschland. Ja, und wenn dann keine Informationen mehr von deutschen Geheimdiensten und Behörden fließen in die USA, dann wird es sicherlich auch nicht so gut sein. Also von daher, mal gucken, wie sich das da entwickelt. Ich hoffe nur, dass die europäischen Länder hier nicht nachgeben und sich nicht erpressen lassen. Huawei sagt auch ganz klar, oder der Chef von Huawei sagt auch ganz klar in einem BBC-Interview, die USA kann Huawei nicht zerstören. Ja, man sieht der Versuch, aber ist sinnlos, die haben eigene Technik, anders wie damals ZTE, ja, benutzt eben Huawei eigene Prozessoren, auch bei den Smartphones, das heißt, selbst ein Verbot von Export, von Technik-Export an Huawei wäre sinnlos, bei ZTE hat das natürlich was gebracht, weil die brauchten die Qualcomm-Prozessoren, ohne Qualcomm-Prozessoren kein ZTE-Smartphones. So, fertig. Und es wurde kurz gesagt, Trump hat gesagt, so, die ZTE kommt auf die Liste, Sanktionen, die kriegen keine Qualcomm-Prozessoren mehr, fertig. Ja, das kann er bei Huawei nicht machen und ja, hast du gelitten, ne? So ist es. Irgendwann werden die orangenen Haare noch grau, wenn es so weitergeht mit Huawei, ne? Ja, Android Q ist vielleicht ohne Zurückbutton, ehrlich gesagt, das freut mich zu hören. Der Backbutton muss meiner Meinung nach weg. Die Gesture-Steuerung, also die Gestensteuerung, ist da, finde ich, der richtige Weg auf einem modernen Smartphone. Geräte von Honor, Huawei und anderen Anbietern haben alle schon die Möglichkeit, eine komplett Gestensteuerung zu machen. Da gibt es unten gar keine Buttons mehr, wo ihr einblenden könnt. Ja. Da wird es eben mit Gesten auf dem Bildschirm gemacht. Vorteil ist, man hat viel mehr vom Display zur Verfügung. Ja. Diese nervige Bar, die einige Prozent vom Display verbraucht, ist weg. Ich meine, wie krass ist das denn? Man macht oben einen Notch, damit man so ein bisschen Display gewinnt und unten hat man die große Zeile. Na, da muss erstmal unten die große Zeile weg. Ja, ist doch ganz klar. Und deswegen ist es eine gute Geschichte meiner Meinung nach und auch ein richtiges Zeichen, denn die Entwickler werden so lange auf den Back-Button setzen, wie der vorhanden ist. Wenn der nicht vorhanden ist, werden sie endlich mal die Android-Guidelines umsetzen und nicht mehr auf den Back-Button setzen. Der sollte überhaupt gar nicht mehr in Funktion sein eigentlich bei den Geräten, denn es gab schon von Android 2. Ich weiß nicht, Gingerbread war es, glaube ich. Ja? Also seit Gingerbread, ja, gibt es schon die Ansage, ja, dass die Apps nicht mehr mit dem Back-Button verlassen werden sollen, sondern nur noch mit dem Home-Button. Ja? Nur so kann man eben sicherstellen, dass das Gerät die Aufgaben richtig ausführt und die Apps nur dann schließt, wenn es auch notwendig ist und nicht bereits schon gleich im Vorfeld schließt und dann wieder komplett neu aufmachen muss, obwohl man gerade nur in eine andere App gewechselt ist. Ja. Das verbraucht einen Haufen Speicher, Akku und auch Nerven. Nubia Red Magic Mars, ist das wirklich ein Gamerphone? Das wurde jetzt auch vorgestellt, oder was heißt vorgestellt, auf jeden Fall schon mal angekündigt, der Verkauf. Es gibt eine Version mit 6 GB, 64 GB, wollen wir darüber gar nicht sprechen. Ne? Ich meine, kann man vergessen, als Gamerphone, das ist absolut sinnlos. Das ist wie wenn man sagt, ja, Formel 1 Wagen, ne? 120 PS, ist doch cool. Ne? Ja. Nein, und 8 GB, 128 GB Version, das könnte man dann zumindest mal von RAM sagen, ja, ist okay. Liegt dann bei 439 in der großen Version, also Preis her ist es auch okay. Und dann gibt es natürlich noch eine richtige Version, die würde ich vielleicht eher als Gamer-Version bezeichnen, ja, 10 GB RAM, 256 GB Speicher für 549, das ist gut, ja. Aber der Hauptaugenmerk bei dem Gerät liegt wohl auf dem LED-Streifen hinten, der in RGB frei programmiert werden kann. Okay, das scheint ja sehr wichtig zu sein, bei einem Razer auch, ne? Also, seit Alienware das gemacht hat an ihren Notebooks, ist halt alles Gamer-mäßig, was eben so eine RGB-Farbleiste hinten hat, ne? Und anpassbar ist. Ne? Ansonsten vermisse ich ehrlich gesagt gamerspezifische Funktionen. Was man hier noch zugutehalten kann, vielleicht diese kapazitiven Shoulder-Buttons, die da vorhanden sind, also quasi sowas wie die PlayStation-Buttons oben. Ne? die R1 und R2, Entschuldigung, R1 und L1, ne? Und die Flüssigkeitskühlung. Also schlecht ist es nicht. Leider nur ein Snapdragon 845 CPU. Von daher, ja, okay. Es wird bestimmt ausreichend sein fürs Gaming dieses Jahr und vielleicht noch, ja, bis Mitte nächsten Jahres oder so. Und dann, ja, muss man sich eh wieder Neues holen. Ne? Kennt das ja schon. Okay, aber, naja, gut, die Verfügbarkeit von diesem Red Magic Mars ist auch wieder eine interessante Sache. Das ist von der Firma Nubia und da ist es klar, mit den Updates wird es nicht ganz so toll aussehen. Also auch hier wieder unklar, was daraus wird. Huawei P30 ist auch quasi, naja, vorangekündigt, sagen wir mal so. Ja, eigentlich müsste der schon offiziell sein jetzt. Wie gesagt, ich habe den Presseevent jetzt nicht mitbekommen Mobile World Congress 2019. Der ist ja jetzt, glaube ich, schon gelaufen. Aber das P30 soll besondere Kamerafunktionen haben. Ja, genau. Auch hier eine Triple-Kamera wohl. Mit einer vierten Linse, ja, die ein spezieller Platz hat. Hier könnte so eine Time-of-Flight-Kamera sein, ja, zusätzlich zu den drei. Und da wird auch propagiert, dass eine 38-Megapixel-Sensor zur Verfügung steht. Und Gerüchte besagen, dass 5- oder 10-fach Zoom da möglich ist. Werden wir mal abwarten, was daraus wird. Das P30 Pro bitte nicht verwechseln mit dem Mate 20 Pro. Das Mate 30 Pro wird es erst dann wieder gegen Ende des nächsten, oder gegen Ende dieses Jahres geben. Ja. Oppo Phone soll ebenfalls mit einer phänomenalen Kamera ausgestattet sein, nämlich mit einem optischen 10-fach-Zoom. Ihr habt richtig gehört, optisch, nicht elektronisch. Ja, und das ist nämlich ein Schlüssel dafür, dass die Bilder auch sehr, sehr gut sind, wenn man sie heranzoomt. Und hier ist dann ganz klar der Schwerpunkt auf die Kamera gelegt. Gut, mit Oppo wird es eben so sein wie mit allen diesen, sag ich mal, Exoten. Wobei Oppo eigentlich ja kein Exot ist. Im Heimatmarkt sind die ziemlich groß vertreten. Ja? Aber bei uns eben ja die Update-Politik nicht gerade sehr rosig. Ja? Auch hier müssen wir noch ein bisschen abwarten, ein bisschen weitere Informationen durchsickern. Aber 10-fach optischer Zoom ist schon mal nicht schlecht. Ja, Vorregistrierung für Stardew Valley könnt ihr im Play Store machen. Das ist RPG-Spiel, ist ganz nett, im klassischen RPG-Stil gehalten. Für Smartphones sehr, sehr interessant. Ich bin positiv von der Optik überrascht und auf jeden Fall für die Vorregistrierung, das kann man durchaus mal machen. Stardew Valley scheint da ein besseres RPG-Game zu werden auf Android. Samsung S8 und S8 Plus bekommt Android Pie jetzt. Auslieferung beginnt. Also Samsung vergisst die S8-Benutzer nicht, wenn es auch ziemlich lange gedauert hat. Wow. Aber ja, die neuen Geräte werden halt da erstmal bevorzugt. Ne? Wer kann Samsung verdenken? Bixby kann nun auch Deutsch sprechen, und zwar richtig. Ne? Es gab ja schon so Anfänge, ja, aber jetzt gibt es komplett Bixby in Deutsch. Wie groß da der Nutzen ist, wird sich noch zeigen, denn die Funktionen bei Bixby sind schon sehr eingeschränkt, aber ehrlich gesagt, ich bin für jeden Assistenten als Alternative zu Google Assistant momentan dankbar, denn die Verschlechterung ist nach wie vor im Gange und das finde ich gar nicht gut. Tja, und vielleicht noch was Skurriles am Schluss der News, ein Update bei Nike hat die Schuhe lahmgelegt. Ihr habt richtig gehört. Es gab ein Update über Android für diese automatischen Schuhe, wo sich also selbst zuziehen, so wie ne, bei Zurück in die Zukunft. Ne? Und siehe da, der Schuh hat gestreikt. Also passt auf, ne? Macht mit euren Nike-Schuhen da kein Update, wenn ihr gerade wichtig irgendwo hin wollt, sonst kann es sein, dass das nicht mehr funktioniert. Ne? Wollt ihr in eure Schuhe und ja, die gehen nicht mehr zu. Wunderbar. Ist schon ein bisschen skurril, ne? Warum bist du zu spät? Ja, meine Schuhe gingen nicht zu. Das Update vom Smartphone hat den Schuh gecrashed und das ließ sich nicht mehr schließen. Das muss man erstmal noch erklären, jemand. Yep. So, zur Community. Ich kann leider nichts mehr sagen heute. Die Line-Community geht jedenfalls ab. Und es sind super viele tolle Informationen drin zu finden. Deswegen meine Ermutigung, falls ihr noch nicht drin seid, geht in die Line-Messenger-Community. Dort findet ihr wirklich wertvolle Informationen und tolle Diskussionen. Und das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und die App der Woche macht auch jede Menge Spaß. Eigentlich bin ich ja kein Fußballfan. Ich gebe es zu, ich mag keinen Fußball. Ja, ich bin einer von diesen Exoten, ja, die das nicht mögen. Tut mir leid. Aber wenn es um elektronisches Fußball geht, also wo man selbst spielen kann, dann bin ich Feuer und Flamme dafür. Das macht nämlich riesen Spaß. Und vor allem, wenn man es auf einem Android-Gerät machen kann, das man überall mit hinnehmen kann. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon am PS4 und so weiter Fußballgames gezockt habe. Aber dieses Pro Evolution Soccer ist einfach genial. Das gibt es jetzt in der PS 2019 Version und das ist ein vollwertiges Fußballgame auf eurem Android-Gerät. Und da könnt ihr auch mal sehen, wie die Geräte heutzutage auch ausgenutzt werden, mitspielen. Also die Idee, dass man hier auch ein bisschen Power braucht, ist gar nicht so abwegig. Der Speicherplatzverbrauch ist sogar noch relativ gering, wobei da werden auch noch Daten nachgeladen. Also es ist nicht so, dass es gut ist mit dem Download an sich. Da werden noch nacheinander eben Daten nachgeladen und das läppert sich dann. Aber es macht riesen Spaß. Es sind verschiedene Ligen drin. Endlich auch die J-League aus Japan. Und somit hat man da also genug Auswahl. Tolle Animationen. Man glaubt gar nicht, dass das auf dem Smartphone läuft. Ja? Und ich glaube, die Zeit, wo wir unterscheiden, wie selbstverständlich unterscheiden von, naja, das ist ein Smartphone-Game und das ist ein Game für eine Konsole. Ich glaube, die Zeiten sind jetzt langsam vorbei. Denn es wird immer deutlicher, dass die Smartphone-Games mit den Konsolen-Games mithalten können. Ja. Spätestens dann, wenn ihr so ein Game mal auf euren großen Fernseher legt, ja, ich weiß, man kann es wegen der Zeitverzögerung nicht wirklich spielen, aber wenn man es sich dann anguckt, dann denkt man, wow, das ist nicht schlecht. Mhm. Umso besser noch, wenn ihr es auf einem kleinen Display habt. dann sieht es nämlich noch besser aus und schärfer. Und die Steuerung ist super gut. Da haben die sich was einfallen lassen. Und deswegen ist es App der Woche. Das PS 2019 Pro Evolution Soccer mit allem drum und dran. Also wirklich, da habt ihr Managing-Funktionen, richtiges Fußballspielen, ja, Lizenzierungen und so weiter. Also alles komplett, was ihr von einem echten Pro Evolution Soccer gewohnt seid, ist alles da drin. Und da kann es nur eins geben, App der Woche. Kostenlos im Play Store zum Download natürlich. Klar, In-App-Purchases von allem Möglichen könnt ihr nehmen, müsst ihr aber nicht zum Spielen. So, und damit sind wir am Ende heute vom Uncast. War ja fast schon eine Sondersendung durch die vielen Sachen, vielen neuen Geräten, die angekündigt wurden, hier vor und auf dem Mobile World Congress. Oh, immer stolper ich über diesen Namen. Ich weiß nicht, die müssen das unbedingt mal umbenennen. Der Rio kann es nicht aussprechen, gescheit. Ja, jetzt muss es mal umbenannt werden. Ja, vielleicht einfach nur Mobile Congress. So, das kann ich mir merken. Jo, und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community am besten, ja, da könnt ihr alles loswerden. Das ist auch der super gute Platz für die Diskussionen, ja. Oder aber auch in den YouTube-Kommentaren im Channel The Netcast, solange er noch nicht wegzensiert ist oder sonst irgendwas, ja. Die Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com, wieder in Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Jawohl. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Androids rule the world.